Zu dir, o Herr, erhebe ich mein Gesicht und bitte, bleib doch hier, verlasse mich nicht. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht. Die Menschen haben ganz vergessen von dir. Vergeblich suchten sie ihr Glück mit Begier. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht. Herr, nur bei dir, da finde ich wahre Ruhe. Mein höchstes Glück, ja, mein Erlöser bist du. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht. O mein Gott, ich bitte dich, du erhöre mich. Hier auf Erden ohne dich schaff ich's nicht.